lässt die Wolken über uns zu. Und die Konsequenz war, dass du nicht mehr da warst. Mir ist klar, was ich getan hab. War ohne Plan da. Ich wusste, wie sehr ich dich gern hab. Und trotzdem dir das Herz brach. Es war eine Zeit, in der ich mich verrannte. Gedankenlosigkeit sich breit machte. Weil ich gerne zu viel tankte. Dann hänge ich hier ab und denke nach, was war. Brach dein Herz und wusste nicht, dass ich auch meins brach. Schau mich an, ich bin ein Wrack. Ohne dich komm zurück. Denn ich liebe dich. Wir schwebten auf Wolke 7 und genossen das Leben. Fragten, was so schön es sein kann, einen Menschen zu lieben, der immer da ist. Und wenn man ihn braucht, wo immer klar ist, dass er an dich glaubt, dass er dich auch. Wenn du auf dem Schlauch stehst, versteht dir die Power gibt, dich mit seiner Liebe aus dem Dreck zieht. Und dankbar, wie ich nun war, ist mir nun klar, dass ich alles zerbrach. Was mir heilig war, ein Fehler, den ich einsehe. Du musst wissen, dass mein Herz nur für dich schlägt. Deine